Manchmal muss man einfach den Selbstversuch wagen, wenn man eine neue Internetseite entdeckt, zum Beispiel myheritage.com. Wie der Name schon sagt, geht es da um die eigene Abstammung. Und so etwas finde ich einfach spannend. Mit 16 habe ich schon einmal versucht, einen Stammbaum meiner Familie zu erstellen. Damals musste ich dicke und uralte Bücher im erzbischöflichen Ordinariat wälzen und bei der Gemeindekirche um die Geburtenbücher betteln. All das, um an die nötigen Informationen zu gelangen. Heute geht das alles dank Internet viel einfacher. Die Genealogie, also Ahnenforschung, floriert in den Weiten des Cyberspace und myheritage.com ist eine der Seiten, auf denen man sich austoben kann. Mario Ruck arbeitet bei MyHeritage in London. Der Hauptsitz der Firma liegt aber in Tel Aviv. Die Geschichte ist, dass es ursprünglich eben eine Plattform für Ahnenforscher war und für Genealogen. Für Israelis ist Ahnenforschung ja extrem interessant, aber auch in den USA ist es ja das Hobby Nummer eins. Und auch in Deutschland und Westeuropa gibt es eben immer mehr Leute, die sich mit Ahnenforschung beschäftigen und immer weniger Ressentiments. Früher war Ahnenforschung ja immer so ein bisschen das, was die Großeltern machen. Und das ändert sich schon ziemlich, auch in Deutschland. Also flugs ein Konto angelegt bei MyHeritage und schon kann ich loslegen. Die Daten der Familie liegen zum Glück auf vielen kleinen Zetteln über die Jahre notiert um mich herum. Wann wer gestorben ist, wer wann Geburtstag hat. Mario Ruck weiß, wie es weitergeht. Man kommt dahin in so einem kleinen Stammbaum, trägt man seine Eltern ein, seine Geschwister, Kinder etc., Onkel, Tante, Cousinen, kann die einladen mit E-Mails. Und es gibt eben auch sehr viele Tools, mit denen man wirklich Ahnenforschung betreiben kann, wenn man das möchte. Man kann eben die ganze Datenbank von 280 Millionen Namen auf MyHeritage durchsuchen. Aber es gibt bei MyHeritage auch so eine Metasuche sozusagen, die, ich glaube, 1400 Datenbanken im Netz für einen durchsucht gleichzeitig. Das sind eben so Datenbanken, die Google nicht findet normalerweise. Das klingt doch vielversprechend, aber jetzt erstmal anfangen. Da in der Mitte des Bildschirms ist ein rosafarbenes Kästchen, in dem mein Name steht. Darunter mein Geburtstag und ein Platzhalter für ein Foto. Wenn ich auf das Kästchen klicke, tauchen wie Sprechblasen verschiedene Möglichkeiten auf. Will ich einen Bruder oder eine Schwester hinzufügen? Oder Eltern? Oder gar Kinder? Im Nu wächst und gedeiht der Stammbaum wie von allein, er wuchert in alle Richtungen und es macht richtig Spaß, ihm dabei zuzusehen. Und schon bin ich bei meiner niederbayerischen Uroma angekommen, einer tollen Frau, die ein Leben geführt hat, das man verfilmen müsste. Also trage ich bei ihr schnell ihre große Liebe ein und dann ja, dann muss noch ihr Schwager dazu, den sie heiratete, als ihr erster Mann starb. Wem das zu kompliziert klingt, der sei beruhigt. Auch MyHeritage hat bei meinem Stammbaum seufzend die Segel gestrichen. Ja, also das ist auch was, an dem wir noch arbeiten. Das ist einfach ein technisches Problem bisher, dass wenn man sozusagen zwei Geschwister hat, zwei Brüder, die zwei Schwestern heiraten jeweils, dann ist es natürlich komplett legal und auch überhaupt nicht verwerflich. Aber es funktioniert sozusagen in dem System im Moment noch nicht so ganz, weil es dann eben doppelte Verwandtschaftsbeziehungen gibt. Das System kann es im Moment nicht verarbeiten sozusagen, wenn zwei Personen zwei Verwandtschaftsbeziehungen haben. Aber es kommt. Ja, es kommt. Und zwar im kommenden Jahr. Bis dahin will man auch die komplizierten niederbayerischen Verwandtschaftsverhältnisse von SWR-Reportern in den Griff bekommen. MyHeritage wird momentan von 27 Millionen Mitgliedern genutzt und ist in seiner Grundversion vollkommen kostenlos. Erst wer viel mehr Speicher braucht, weil er beispielsweise viele Fotos und Videos hochladen möchte, der muss Geld bezahlen.